eines, das zusammenhält. Denn wir haben uns verstanden, trotz manch großer Schwierigkeit. Manchmal scheint mir uns verbanden Bande einer anderen Zeit. Komm, schenkt ein vom roten Wein. Komm, stimmt ein, stimmt in das Lied mit ein. Ach, wir tranken auf die Liebe, auf die Freiheit, jeden Sieg. Schenkt ein vom Rauch.